Eigentlich heißt er Günther, lange ist das her. Er kam zum Kiez im Winter, zu geraucht und leer. Zwei Mädchen mussten ackern und sie spielten mit. Den ganzen Tag rumbaggern für eine Ladung Schild. Luden-Larry hält die Zügel ganz fest. Luden-Larry, haarscharf dran am Gesetz. Eigentlich war er Dreher für eine kurze Zeit. Später dann Türsteher, meistens viel zu breit. Zwei Läden machten Kasse, als er übernahm. Larry war einfach klasse, kurz vom größten Wahn. Luden-Larry hält die Zügel ganz fest. Luden-Larry, haarscharf dran am Gesetz. Eigentlich nur ein Macher, das war sein Geschick. Denn all die anderen Lacher kannten wenig Tricks. 200 goldene Uhren, Villa mit Balkon. Ab und zu mal Sensuren, Küsschen und Bonbons. Luden-Larry hält die Zügel ganz fest. Luden-Larry, haarscharf dran am Gesetz. Luden-Larry hält die Zügel ganz fest. Luden-Larry, haarscharf dran am Gesetz.